Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 60 des Gabelbissen Podcast. Ja, ich hoffe, ihr seid mir alle gut ins neue Jahr rübergerutscht. Nachträglich wünsche ich euch allen Prosit 2015. Ja, ich für meinen Teil bin gut rübergerutscht. Es war ein kulinarisch äußerst wertvoller Abend. Und zwar, ihr könnt euch sicherlich noch an die Folge 58, die Weihnachtsfolge, erinnern. Da habe ich euch ja über das Thema Fondue ein bisschen was erzählt und zwei Rezepte vorgestellt. Ja, und so haben wir uns gedacht, wir könnten doch heuer mal zu Silvester wieder ein Fondue machen und da haben wir uns dann für ein Käsefondue entschieden. Wir wollten mal ein neues Rezept probieren und zwar haben wir uns dafür eine Variante ohne Alkohol entschieden. Es klang wirklich total spannend und interessant und so haben wir mal munter drauf losgelegt. Nur irgendwie waren wir zu Beginn dann, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen skeptisch, weil der Käse hat zwar dann die Stücke, die man geschnitten hat und also oder geraspelt hat, ja, die waren dann irgendwie wieder eine einheitliche Masse und es war zwar doch jetzt zäh, aber nicht flüssig, so wie man es eigentlich vom Käsefondue her kennt. Ja, wir haben natürlich nicht aufgegeben und haben munter weitergerührt und irgendwann hatte der Käse die Konsistenz, die wir von ihm wollten und dann konnten wir mit dem Fondue auch schon loslegen. Ich muss sagen, es war wirklich super. Wer Interesse am Rezept hat, der kann mich gerne anschreiben. Ich schicke das Rezept gerne weiter. Ja, aber ich würde sagen, kommen wir jetzt einmal zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Und da darf ich euch kulinarisch wieder mal in die Bundeshauptstadt von Österreich entführen, genauer gesagt nach Wien. Und ich möchte euch heute mal ein wirklich klassisches Gericht vorstellen, was so ein ja, Sonntagessen war oder vielleicht bei vielen noch ist. Und zwar das Butterschnitzel. Ja, wer das jetzt nicht so kennt, wird vielleicht überlegen, was könnte das sein? Schnitzel, da denken ja die meisten ja ans klassische Wiener Schnitzel, das ja was Gebackenes ist. Und vielleicht, wenn man es jetzt kombiniert, kann man sagen, ja, das könnte ein bisschen Butter sein mit Panade und das wird rausgebacken. Naja, okay, das ist es nicht, das kann ich euch gleich sagen. Es hat auch nicht direkt was mit einem Schnitzel vom Schwein oder vom Kalb direkt zu tun, also ein Stück Schnitzelfleisch. Ihr wisst ja, vom Schnitt her gibt es ja ein Schnitzel. Mit dem hat es auch nichts zu tun. Ein Kalb an sich passt ja schon, aber nicht Kalbschnitzel, wie wir es jetzt vom Wiener her kennen. Vereinfacht gesagt, Butterschnitzel ist ein faschiertes Laberl oder wie man in Deutschland sagen würde, eine Bulette oder ich glaube auch Frikadelle und vor allem, wie man es in Bayern sagen würde, das liebe ich ja den Begriff ein Fleischpflanzerl. Es gibt aber zu den klassischen verschiedenen Laberl, Pflanzerlpaletten, wie auch immer, doch wesentliche Unterschiede, die das Ganze dann zu etwas Besonderem machen. Das Butterschnitzel ist nämlich mal um einiges lockerer als die Fleischlaberl-Variante und man setzt hier nicht auf Schweinefleisch oder Rinderfleisch. Man rinnt ja schon aber auf eine spezielle Variante, nämlich auf das Kalbfleisch. Außerdem wird das Butterschnitzel nicht nur rein in der Pfanne angebraten, sondern wird auch noch zum Schluss in Suppe oder in Kalbsfond gegart. Klassisch serviert wird es dann mit einem Erdäpfelpüree. Teilweise gibt es aber anstelle von Erdäpfelpüree auch mit Erbsenpüree. Und es gibt auch Varianten, da werden Bratäpfel dazu serviert, aber die richtig klassische Variante ist mit Erdäpfelpüree. Das ganze Gericht stammt ja aus der Wiener bürgerlichen Küche. Und da hätte ich eigentlich ursprünglich gedacht, da müsste ich sowohl in Literatur, im Internet oder in anderen Quellen ja genügend historische Information finden. Denkste, dem war bei dem Gericht interessanterweise überhaupt nicht so. Also ich konnte nicht herausfinden, wo das jetzt genau herstammt, wer es erfunden hat, ob es der Kaiser war, ob das noch was Älteres ist. Und da muss ich sagen, da war ich durchaus etwas erstaunt. Denn sowas kenne ich eigentlich nur von bäuerlichen Gerichten, dass man hier keine wirkliche Überlieferung hat. Bei Gerichten aus dem Bürgertum war mir das ehrlich gesagt gänzlich fremd. Aber das macht nichts. Man kann ja auch andere Sachen erzählen. Man muss nicht unbedingt immer aufs Historische eingehen. Und so würde ich vorschlagen, schauen wir uns beim Butterschnitzel mal die Zutaten etwas genauer an oder einige Zutaten etwas genauer an und vor allem, wo der Begriff herkommt. Ich habe ja vorher erwähnt, Butterschnitzel ist ja Kalbfleisch. Und hier nimmt man auch ein spezielles faschiertes vom Kalb, und zwar doppelt faschiertes Kalbfleisch. Das heißt, es wird nicht nur einmal durch den Fleischwolf gedreht, sondern zweimal. Beim zweiten Mal idealerweise mit einer noch kleineren Scheibe als beim ersten Mal. Kalbfleisch ist ja ein Gegensatz zum unter Anführungszeichen normalen Rind fettärmer und auch etwas heller. Und das wird ja generell in der Wiener Küche, wenn man sich so umschaut, recht gerne verwendet. Es gibt ja, wir wissen ja, klassisches Wiener Schnitzel verwendet Kalbfleisch. Ja, dann hätte man noch ein klassisches Kalbsrahmgulasch, ist ja auch das. Beim Gut und Blöd wird es gern verwendet. Ja, und dann gibt es noch etliche andere Gerichte, wo man auf Kalbsfleisch setzt. Diese Art von Fleisch wird jedoch von einigen Leuten nicht so gern konsumiert. Das hängt aber nicht primär mit dem Geschmack zusammen, sondern eher mit der Begrifflichkeit, würde ich sagen. Dann sind wir uns mal ehrlich, wenn man den Begriff Kalb hört. An was denkt man da zuerst? Ja, natürlich an diese lieben kleinen Kälber, die man so sieht, die vielleicht ein paar Wochen alt sind, die so ganz klein und putzig ausschauen. Aber beim Kalbfleisch wird natürlich nicht so ein liebes kleines Tier genommen, das kann ich euch gleich sagen. Kalb ist nämlich ein ziemlich dehnbarer Begriff. Eine Kuh oder jegliches Rind wird eigentlich bis zur Geschlechtsreife Kalb genannt. Und erst nach der Vollendung des ersten Lebensjahres ist das Tier dann kein Kalb mehr. Ja, und am Ende des ersten Lebensjahres sind es schon ziemlich große Tiere, das kann ich euch sagen. Also ein Kalb kann bis dahin durchaus schon ein Gewicht von 300 Kilogramm auf die Waage bringen. Zum Vergleich, so ein kleines Tierchen wiegt bei der Geburt übrigens so ca. 35 bis 40 Kilo herum. Also ihr seht, da gibt es schon gewaltige Unterschiede. Es kann aber auch sein, dass ein Tier schon über 300 Kilo hat. Das kann beim männlichen Rind durchaus sein, beim Stier. Dann spricht man aber nicht mehr in der Fachsprache vom Kalb, sondern vom Jungrind. Beim Kalb gäbe es dann noch eine spezielle Form, sage ich jetzt einmal, und zwar das Milchkalb. Das hat normalerweise ein Schlachtgewicht von 150 bis 190 Kilogramm. Und der wesentliche Unterschied liegt eigentlich darin, dass dieses Tier mit Milch aufgezogen, gemästet, je nachdem wie man es halt nennen will, wurde. Also nicht wie die anderen Kälber, die dann schon Gras fressen, wenn es ein Weidekalb ist oder anderes Silage, Heu, was auch immer. Das wird wirklich rein mit Milch aufgezogen. Nach dem ersten Lebensjahr spricht man bei der weiblichen Kuh übrigens von der Ferse. Und ganz streng genommen ist sie eigentlich noch immer keine Kuh, denn von der Kuh spricht man erst dann, wenn das Tier gekalbt hat, sprich wenn es selber ein Junges bekommen hat. Ja, und beim männlichen Tier nennt man das dann nach dem Jahr ganz einfach Stier. Ja, und der Vollständigkeit halber möchte ich noch zwei Begriffe erwähnen. Sterilisierte weibliche Tiere wären übrigens Schnitzkalbin. Ja, und beim männlichen Tier, der Begriff ist eher bekannt, spricht man da vom Ochsen. Was mich mal interessieren würde, wie steht ihr persönlich zu Kalbfleisch? Ja, verwendet ihr es oder verwendet ihr es nicht? Wieso und warum? Verratet mir es doch einfach mit einem kleinen Kommentar unter gabelbissen.at beim Beitrag zur aktuellen Folge. Vielleicht entsteht da eine recht interessante Diskussion zum Thema. Aber zurück jetzt zu unserem Butterschnitzel. Was ist denn jetzt noch drin außer dem Fleisch? Traditionell kommt dann noch eine eingeweichte Semmel hinein, wie man es auch von dem marschierten Laberl her kennt. Ich persönlich habe mal ein Rezept gefunden, da verwendet man Toastbrot und das mache ich persönlich nach wie vor gerne. Ist jetzt nicht so klassisch, wie man es mit der Semmel machen würde, aber funktioniert auch wunderbar, muss ich sagen. Ja, und dann kommt noch ein Dotter, Schlagobers wird benötigt, Muskat, Salz und Pfeffer. Bei vielen klassischen Rezepten wird auch noch Zitronensaft und oder Zitronenzesten verwendet. Ich persönlich verwende das eher nicht, sondern ich gebe gerne ein bisschen Majoran rein. Ich finde einfach, das passt irgendwie zu solchen verschierten Sachen wunderbar dazu, der Majoran. Und ja, ich mag auch generell den Geschmack recht gern. Weiterer Unterschied zum klassischen verschierten Laberl ist ja der, dass das Ganze von der Form her nicht rund ist, sondern es wird oval geformt. Ja, und danach wird es eben in einer Pfanne mit Öl und oder Butter angebraten. Also sprich, man kann es mit einer Mischung aus Öl und Butter machen, man kann es nur mit Öl machen oder nur mit Butter. So, jetzt werden sicherlich einige von euch sagen, wenn ich es ja nur mit Öl mache, was hat es dann noch mit Butterschnitzel zu tun? Tja, der Name stammt nicht daher, weil ich irgendwie Butter da verwende, sprich zum Anbraten und in den Fleischsteig verarbeite. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern der Name Butterschnitzel kommt daher, weil das Fleischlaberl, das Stück mehr oder weniger so zart wie Butter ist. Durch die ganzen Zutaten, eben wie dem Schlagobers, dem Toast oder der Semmel, habe ich einen total weichen, lockeren Fleischsteig und das zergeht einem quasi wie Butter auf der Zunge, wenn man das Ganze isst. Ja, und vollendet wird übrigens noch das Butterschnitzel, indem dass ich es noch in Suppe oder, wenn ich es ein bisschen exklusiver haben möchte, in Kalbshorn fertig gar. Jetzt habe ich ja schon öfter den Begriff Verschierten erwähnt. Und ich würde mal vorschlagen, schauen wir uns diese Zutat mal ein bisschen genauer an. Verschiertes ist ja generell, muss man sagen, eine sehr beliebte Zutat in der Küche, weil man kann es wunderbar einfach verarbeiten. Und ein wesentlicher Vorteil im Vergleich jetzt zu ganzen Fleischstücken ist, dass verschiertes, oder wie es in Deutschland gerne genannt wird, Hackfleisch, wesentlich schneller gar ist, als wenn ich jetzt was anderes anbrate. Das kommt nämlich daher, da beim Verschieren die Muskelfasern, ja, wie soll man sagen, aufgerissen sind. Also die sind nicht mehr kompakt in dem Ganzen, sondern durch das Verschieren, wenn die aufgerissen ist, bietet somit mehr Fläche an und der Garpunkt ist einfach viel schneller erreicht. Ja, aber das hat auch gleichzeitig einen wesentlichen Nachteil. Durch die größere Angriffsfläche ist es nämlich um einiges anfälliger für Keime und dadurch verdirbt Verschiertes in der Regel immer viel, viel schneller, als wenn ich ein ganzes Stück Fleisch habe. Dadurch sollte man es immer frisch verwenden oder wenn ich es jetzt nicht gleich am gleichen Tag verarbeiten oder am nächsten, einen Tag kann man es ruhig im Kühlschrank lagern, sondern vielleicht am übernächsten Tag etc., dann würde ich persönlich auf jeden Fall empfehlen, friert es ein und taut es dann in aller Ruhe wieder auf. Ist einfach eine viel sichere Variante. Verschiertes ist ja nicht nur beim Kochen universell, sondern eigentlich auch bei der Art von Fleisch. Man kann es nämlich mit, ich sage mal, jeglicher Fleischart machen. Damit meine ich jetzt nicht vom Schnitt her, vom Tier aus gesehen, sondern ich kann Verschiertes aus Schwein machen, ich kann ein gemischtes machen, ich kann es aus Rind machen, ich kann es aus Wild machen, ich kann es aus Geflügel machen, ich kann es aus Fisch sogar machen, wenn ich möchte. Also das ist sehr, sehr breit gefächert, was ich da verwenden kann. Üblich sind hauptsächlich Schwein, das Gemischte und Rind. Rind ist meine persönliche Lieblingsvariante, muss ich ehrlich sagen, weil das einfach vom Geschmack am intensivsten ist. Das schmeckt einfach nach was. Hat aber dafür den Nachteil, dass es jetzt ein bisschen trockener ist. Wenn ich das nicht haben will, muss ich zum Schweineverschierten greifen. Das ist halt eher fettig, dafür ist es nicht so intensiv im Geschmack. Ist aber auch für einige Gerichte wunderbar geeignet, weil ich da nicht so einen starken fleischigen Geschmack haben möchte. Ja, und dann gibt es noch, wie bereits erwähnt, das Gemischte. Gemischte ist einfach eine Mischung aus Schwein und Rind, ein relativ guter Mix und das kann ich dann ein bisschen universeller einsetzen, also noch universeller als die anderen. Ich habe es auf der einen Seite, möchte ich vielleicht einen eher Rindgeschmack, aber ich möchte es nicht zu trocken und da ist es dann ideal. Verschiertes wird in Österreich nicht nur gegart, gebraten, wie auch immer, sondern wird auch roh gegessen, aber da wird das Ganze nur beim Rind primär gemacht. In Deutschland kennt man auch eine rohe Variante vom Schwein, das wäre nachher das Mett. Und bei dem handelt es sich einfach um verschiertes Schweinefleisch ohne Speck, also relativ wenig Fettgewebe. Beim rohen Rind wird übrigens auch eher auf fettärmeres Fleisch und da primär auf den Lungenbraten gesetzt. Und da kennt man sicherlich am ehesten das Gericht Beef Tartare. Man ist jetzt kein österreichisches Gericht, aber es hat einen anderen Grund, warum ich es erwähne. Denn der Name Beef Tartare soll angeblich angeblich auf die Herkunft des Faschierten des Hackfleischs hingehen. Und zwar geht es da um die Tartaren, also das Volk der Tartaren. Das hat so im Gebiet des heutigen Russland, der Mongolei etc. gewohnt. Und das war jetzt waren mehrere Völker, die da unter dem Begriff Tataren zusammengefasst wurden. Und da gab es unter anderem ein Reitervolk. Und da sagt man, dass die angeblich Fleischstücke unterhalb des Sattels gelegt haben und während dem Reiten dadurch das Fleisch schön weich geklopft haben. Danach haben sie die Stücke genommen, haben es klein geschnitten oder geschabt und dann eben so verzehrt. Das soll angeblich die Erfindung des heutigen Faschierten sein. Man klingt, da finde ich, recht nette Geschichte, wobei, ich muss dazu sagen, die wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts stark bezweifelt. Denn, ja, man, es könnte ja theoretisch sein, aber man dachte, oder man hatte irgendwie keine wirklichen Beweise gefunden, dass die Tartaren das wirklich so gemacht haben. Was hingegen belegbar ist, dass es das erste Gericht in Europa mit Faschierten bereits im 19. Jahrhundert gegeben hat. Also man kennt es dann durchaus schon etwas länger. Darf es natürlich nicht mit dem vergleichen, was wir heutzutage aus Faschierten kennen, weil ja, Fleischwolf gab es damals noch nicht, da hat man das entweder geschabt oder eben klein geschnitten. Jetzt habe ich ja den Begriff Faschiert, das ist ja sehr, sehr oft erwähnt. Jetzt werde ich euch sicherlich fragen, wieso sagt man eigentlich so dazu? Und das hat nämlich wieder mal einen ganz speziellen Grund. Und zwar leitet sich das Wort aus dem Französischen ab. Österreich war ja zur Kaiserzeit, also nicht zu Franz Josef, schon auch davor, wie soll man sagen, in gewisser Hinsicht sehr frankophil. Das heißt, man hat vor allem in Wien viele französische Begriffe mehr oder weniger in den Alltag eingebaut, man hat das eingebürgert. Zum Beispiel der Gehsteig ist in Österreich auch bekannt als Trottoir. Die Herren gehen aufs Pissoir. Früher hatte man zum Waschen eine sogenannte Lavour, also im Französischen das Lavoir. Ja, und dann gibt es noch viele andere Begriffe, die eben aufs Französische zurückgehen. Und das Faschierte stammt von der Farce. Farce ist uns vom Kochen her vielleicht ein Begriff. Das ist nichts anderes ins Deutsche übersetzt als Füllung. Und man versteht darunter eigentlich im Französischen ein Fleisch, das ich im Fleischwurf unter Anführungszeichen gemahlen habe, aber auch mit dem Mörser zerstoßen oder eventuell auch mit dem Messer kleingeschnitten habe. Und diesen Vorgang nennt man in der Küche dort auch Fassieren oder in Österreich logischerweise Faschieren. Also ihr seht, das Faschierte leitet sich wieder mal von den Franzosen ab. Aber ich würde sagen, genug der grauen Theorie für diese Folge. Kommen wir zum Rezept und da gibt es natürlich ein Butterschnitzel. Für 5 bis 6 Portionen benötigen wir 8 Scheiben Toastbrot. Und hier könnt ihr entscheiden, ob ihr klassisches Toastbrot, also das helle, verwenden wollt oder ob ihr Vollkorn nehmen wollt. Ich persönlich mache es gerne mit Vollkorn, weil ich eher dieses Toastbrot kaufe und das hat bis jetzt jedes Mal gut funktioniert. Man kann natürlich auch helles nehmen, kommt der Semmel am nächsten ran, muss ich sagen. Des Weiteren benötigen wir 250 ml lauwarme Milch, 600 Gramm faschiertes Kalbfleisch. Wer kein Kalbfleisch, also kein faschiertes Kalbfleisch bekommt, kann entweder auch natürlich vom Jungrind nehmen, aber auch jetzt vom normalen Rind wäre das jetzt kein Problem. Wird vielleicht nicht so schön locker und ist vielleicht nicht so hell, aber man kann es auch mit normalen Rind machen. Des Weiteren benötigen wir einen Dotter, 125 ml Schlagobers, 125 ml Rinderbrühe oder wer möchte, kann auch Kalbsfond nehmen. Letzteren kann man eventuell in besseren Supermärkten kaufen, sollte an sich kein Problem sein. Des Weiteren benötigen wir Majoran, getrocknet, frische oder tiefgekühlte Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskat, ein Esslöffel Pflanzenöl und Butter. Im ersten Schritt entrinden wir mal unsere Toastscheiben. Das geht ganz einfach. Einfach ein paar Scheiben übereinander legen, mit einem Messer ganz am Rand ansetzen und die Scheiben, also die Rinde runterschneiden. Wenn wir sie entrindet haben, schneiden das Ganze in ein bisschen gröbere Würfel. Wie ich gerne sagen würde, schneiden wir es rustikal. Das Ganze geben wir in ein Gefäß und übergießen es mit unserer lauwarmen Milch. Die stellen wir dann beiseite und lassen das mal so für gut 15 Minuten ziehen. Ja, die Zwischenzeit können wir nutzen, nehmen das Kalbfleisch, geben den Dotter dazu, danach den Majoran. Von der Menge her, damit ihr euch ungefähr was vorstellen könnt, maximal einen Esslöffel, wirklich nicht mehr, es reicht vollkommen. Dann auch einen Esslöffel der gehackten Petersilie und des Schlagobers. Und das vermengt ihr mal schön. Ihr könnt es auf der einen Seite mit einem Kochlöffel machen. Ich persönlich würde aber ehrlich gesagt eher empfehlen, mit schön frisch gewaschenen Händen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man dadurch mehr Gefühl hat und man kann es einfach schöner vermengen. Es ist einfach immer besser geworden. Wer es nicht mag, kann natürlich auch einen Kochlöffel nehmen. Es müsste theoretisch auch mit Knethaken vom Handmixer funktionieren. Habe ich noch nicht probiert, aber müsste auch funktionieren. Aber wie gesagt, am besten geht es immer noch mit den Händen. Wenn ich das vermischt habe und die Viertelstunde vorüber ist, nehme ich das Toastbrot raus und drücke es aus. Würde ich es nicht ausdrücken, wäre der Fleischteig im Anschluss viel zu flüssig und beim Anbraten würden mir die Fleischlaberl, also Fleischlaberl, die Butterschnitzel auseinanderfallen und das wollen wir ja nicht haben. Ja, wenn ich das ausgedrückt habe, kann ich es entweder noch im Vorfeld ein bisschen mit einem Löffel breitdrücken, muss ich aber nicht machen, ich kann es auch gleich zum Verschierten, zu unserem vor Fleischsteck, sag ich mal, dazugeben und dann durch es dann schön kräftig einarbeiten, bis ich mehr oder weniger keine Würfel mehr sehen kann, weil die einfach sich mit dem Fleisch super verbunden haben. Wenn ich das alles gemacht habe, würze ich es noch mit Salz, Pfeffer und Muskat. Muskat müsst ihr nicht zu viel nehmen, da könnt ihr ruhig sparsam umgehen, weil dieses Gewürz ist ja durchaus intensiver im Aroma. Wenn ich das habe, nehme ich den Fleischsteig und forme so 5 bis 6 ovale Laibe daraus. Die lege ich mal auf ein Brett, auf einen Teller und lasse sie ein bisschen rasten. Zwischenzeit kann ich nutzen, die Pfanne erhitzen. Ja, und dann lasse ich mal einen Esslöffel Butter darin schmelzen und gebe auch den anderen Esslöffel Öl noch dazu. Da schaue ich, dass sich das ein bisschen verbindet. Und wenn das dann Temperatur hat, gebe ich meine Laibchen hinein und lasse das bei mittlerer Hitze pro Seite, ja, so 6 bis 7 Minuten garen. Das Ganze hängt natürlich davon ab, wie dick ihr die Butterschnitzel gemacht habt. Wenn sie eher dicker sind, nehmt die Temperatur für die Spur zurück und lasst es ein bisschen länger pro Seite braten. Bei dünneren natürlich umgekehrt, da müsst ihr es nicht so lang braten lassen. Ja, wenn die dann schön durchgebraten sind, geben wir es auf eine extra Platte und stellen das Ganze ins Backrohr und halten es dabei so 75 Grad Ober-Unterhitze warm. Bratreste löschen wir dann mit Brühe oder dem Fond ab und lassen es ein bisschen einkochen. Nicht lange, so circa eine Minute leicht einkochen lassen. Danach holen wir die Butterschnitzel wieder aus dem Rohr, geben es in die Pfanne hinein und lassen es bei kleiner Hitze 10 Minuten mitköcheln. Ja, und zu guter Letzt geben wir noch ein paar Butterflocken hinzu, schwenken das schön durch, damit die Soße bindet. Ja, und dann können wir es auch schon servieren. Wie bereits erwähnt, idealerweise als Beilage würde ich sagen, ein Erdäpfelpüree, das in Kombination mit dem Butterschnitzel und dem Saft, finde ich, wirklich ein Gedicht und ein absolut herrliches Gericht. Erdäpfelpüree ist ja irgendwie eine sehr unterschätzte Beilage, aber darauf werde ich dann mal in einer eigenen Erdäpfelfolge genauer eingehen. Ja, bevor ich zum Ende der heutigen Folge komme, möchte ich nochmal ganz kurz auf das Gewinnspiel eingehen. Mit dem Tag des Release dieser Folge endet auch das Gewinnspiel, und zwar um 23.59 Uhr. Also wer die aktuelle Folge noch vor dieser Uhrzeit hört, kann gerne noch mitmachen. Den Gewinner werde ich dann in der Aufzeichnung der nächsten Folge, also der Folge 61, für euch ermitteln und auch gleich bekannt geben. Bevor ich jetzt aber wirklich zum Schluss komme, noch etwas zum Hörerinnen- und Hörertreffen vom Gabelbissen-Podcast. Ursprünglich hätte ich einmal gemeint, wir könnten es im April machen. Ich werde es aber terminlich vielleicht doch eher noch ein bisschen weiter nach hinten verlegen, so Monate Mai, Juni herum. Hängt auf der einen Seite damit zusammen, da hätte man mehr Feiertage, und wenn jemand von weiter weg anreisen möchte und das Ganze vielleicht mit einem Wien-Aufenthalt kombinieren möchte, könnte einfach die Zeit nutzen, und vor allem ist Wien um die Jahreszeit um einiges freundlicher. Aber keine Sorge, ich werde das Ganze noch wirklich zeitgerecht bekannt geben, wann das Hörertreffen wirklich stattfinden wird. Eines kann ich auf alle Fälle versprechen, 2015 wird es ein Hörerinnen- und Hörertreffen vom Podcast geben. So, jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Wenn ihr noch Fragen habt zum Butterschnitzel etc., dann könnt ihr mich jederzeit gerne kontaktieren. Würde mich wirklich freuen, wenn jemand von euch oder wenn ihr eure Meinung zu Kalbfleisch vielleicht in der aktuellen Folge posten würdet. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.